du Schloss am Meer, so viel Jahre sind es schon her, und ich habe bis heute da an die Nacht, an die Nacht, ihre Mare aus Marmorstein, soll für lieb ein Denkmal sein, wenn auch Jahre vorübergehen. Bleibt schön, oh wie schön, mir am Abend du Schloss am Meer, dich vergesse ich nimmermehr. Blaues Meer, Mondenschein, sieh euch von mir, da muss ich traurig sein. Niemals aber fühlt ich mich so allein wie heim. Dieser Kuss, heißes Glück, mein ganzes Leben schönste Traummusik. Immer sehnt mein Herz sich so nach dir zurück, du Zeit, so schön, so weit. Mir amare, du Schloss am Meer, so viele Jahre sind wir schon her, und ich habe bis heute da, an die Nacht, mir amare, auf Marmorstein, sollst du nie mein Denkmal sein, wenn auch Jahre vorüber. Bleib schön, oh wie schön, mir am Abend du Schloss am Meer, dich vergesse ich nicht mehr.